1 Live. Plan B. Mit Klaus Fiel. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Trocken. Can't remember anything at all. Flame trees line the streets. Can't remember anything at all. But I'm driving my car down to Geneva. I've been sitting in my basement patio. It was hot up above. Girls walk past, their roses all in bloom. Have you ever heard about the Higgs boson? I'm going down to Geneva, baby. Gonna teach it to you. Who cares? Who cares what the future brings? Black road long, and I drove and drove. Upon a crossroad, the night was hot and black. I see Robert Johnson with a $10 guitar strapped to his back, looking for a tune. Well, here comes Lucifer with his canon law and 100 black babies running from his genocidal jaw. He got the real killer groove, Robert Johnson and the devil man. Dunno who's gonna rip off who. Driving my car, flame trees on fire. Sitting and singing the Higgs boson blues. I'm tired, I'm looking for a spot to drop. All the clocks have stopped in Memphis now. In the Lorraine Motel, it's hot, that's why they call it the hot spot. I take a room with a view. Hear a man preaching in a language that's completely new. Making the hot cots in the flop house bleed, while the cleaning ladies sob into their mops in a bell hop, hops and bobs. A shot rings out to a spiritual groove. Everybody bleeding to the head. Die tonight, bury me in my favorite yellow patent leather shoes. I'm with a mummified cat and a comb like hat that the caliphate forced on the Jews. Can you feel my heartbeat? Can you feel my heartbeat? Hannah Montana does the African savannah as the simulated rainy season begins. She curses the cue with the Zulu and moves on to Amazonia, cries with the dolphins. The mama ate the pygmy, the pygmy ate the monkey. The monkey has a gift that he is sending back to you. Look, here comes a missionary with his small. Make me say, Miley Cyrus floats in a swimming pool in Toluca Lake, and you're the best girl I ever had. Can't remember anything at all. Nick Cave and the Bad Seeds. Trocken. Gelegentlich vertreibe ich mir die Zeit mit Dingen, die nicht notwendigerweise in eine der Sendungen hier einfließen müssen. Ich höre aktuell zum Beispiel sehr gerne das neue Album des skandinavischen Mats Eilertsen-Trios, Jazzmusik. Das neue Album heißt Sales Set. Oder aber ich verliere mich in alten Platten der britischen Bluesrock-Band Ten Years After. Ihr Kopf, der Gitarrist und Sänger Alvin Lee, verstarb Anfang des Monats im Alter von 69 Jahren. Der Sound der Band lag mir offen gestanden nie so ganz, wobei ich die komplette Diskografie der Band und all die nachfolgenden Solowerke von Alvin Lee auch nicht komplett kenne, aber ich bin neugierig. Alvin Lee and Company heißt ein Ten Years After Album aus dem Jahr 1972. Eine Compilation, die anlässlich des Wechsels der Plattenfirma seitens Ten Years After von ihrer damals ursprünglichen Company Decca veröffentlicht wurde. Daraus sicherlich nicht unbedingt typisch für Ten Years After, hier mal der kleine Song Portable People. Then the jet age trips is with supersonic sound. They're the portable people and they kick themselves around. Portable people flying in the air. Portable people going everywhere. Thank you. out the window with a panoramic view. It's the only time I've noticed that the sky's color blue. One will have a bowl and a pair of wooden clogs. He liked the Eiffel Tower, but he didn't like the ball. Musik hier von einem deutschen Musiker aus dem Osten, den ich ausgesprochen schätze, Conny Ox, hat vor 14 Tagen sein neues Album veröffentlicht, das heißt Black Happy, also schwarzes Glücklich, wenn man so will. Er ist weniger ein klassischer Singer-Songwriter als jemand, der aus meiner Sicht akustische Songs vorträgt, die ihren Kern, ihren Ursprung von Melodie und Outfit her nach meinem Geschmack oft auch in der Grunge-Musik haben könnten. Sein letztes Album hatte er noch gemeinsam mit der Doom-Legende Wino von der ehemaligen Band St. Vitus bestritten. Conny Ox gerade gehört. Trocken. Übrigens habe ich so etwas wie einen Drum-and-Bass- und Dubstep-Dealer. Wir telefonieren regelmäßig, ich gebe dann Bestellungen auf und wenn das erledigt ist, reden wir über dies und das. Er, der Dealer, ist ein wenig knurrig gelegentlich, skeptisch. Von allem, was ihm gefällt, kann er sich nicht vorstellen, dass es auch anderen gefällt. Wenn er dann doch einmal der festen Überzeugung ist, eine Geschäftsidee zu haben, die kolossal einschlagen wird, dann geht alles meistens total in die Hose. Unvergessen ist mir sein Plan mit Tigerbesen. Also Besen mitsamt Kehrblech im Tigermuster. Die Dinger sehen echt schräg aus. Er hat Dutzende davon auf Lager, bezog sie nach meiner Erinnerung wohl aus Spanien, hergestellt worden aber waren sie in China. oder umgekehrt. Ich kann mir solche Dinge nie so recht merken. Jedenfalls wollte keiner das Zeug haben. Und diese Erfahrung wiederum festigte seine Überzeugung, dass alles, was ihm gefalle, automatisch niemandem sonst gefalle, umso mehr. Eines Tages empfahl er mir eine deutsche Rockband. Ich muss gestehen, dass mich das sehr überraschte. Mit deutschem Rock hatte er eigentlich sonst so gar nichts zu tun. Aber diese Band kam aus seiner angestammten Gegend. Irgendjemand hatte ihm deren Musik zugespielt und nun schwor er Stein und Bein, dass die außer ihm vermutlich niemandem gefallen würde. Nun ja, er mochte zu dem Zeitpunkt recht haben, denn sonderlich bekannt war die Truppe wirklich nicht. Sie hatte nämlich soeben gerade einmal, das Ganze liegt schon ein paar Jahre zurück, ihr erstes Album veröffentlicht. Heute allerdings steht fest, der Mann hat sich geirrt. Wieder einmal, die Rede war und ist auch hier von Jupiter Jones. Die Stadt schließt ihre Pforten und bis auf ein paar Spuren im Schnee ist sie voll von leeren Orten und von Abschiedskomitees. Die Fassaden sind heut grauer, als sie's vor ein paar Leben waren, und die Alten blicken müder als in den letzten Jahren. Wo sind all die Mädchen? Wo sind all die Freunde hin, die das eingegrabene Städtchen bepinselt haben mit Sinn? Sie suchen nach dem Glück in Berlin. Im Kerbholz, so viele Tage im Gepäck, so viele Jahre schneller Stillstand, jagt ihr weiter nach dem Zweck. Eure Häuser sind jetzt Heimat für ein paar Menschen so wie ihr. Nur der Unterschied bleibt winzig. Ihr sucht da, wir suchen hier. Spart euch die Geschichten, ich trag meine tief hier drin. Ihr habt nur ein paar mehr Statisten, wo ich oft alleine bin. Wir sehen uns irgendwann in Berlin. Um ehrlich zu sein, ich gehe schon sehr hart mit mir ins Gericht, wenn ich feststelle, dass ein Drum-and-Bass-Händler mir eine Band empfiehlt, die eigentlich ich ihm empfehlen müsste, als sogenannter Musikjournalist. Aber wie anderswo, so gilt auch hier, du kannst einfach das Gras nicht immer und überall wachsen hören. Der Zufall wollte es, dass ich Ende letzten Jahres dann jemanden kennenlernte, in dessen Tonstudio Jupiter Jones ihr aktuelles Album nicht nur aufgenommen hatten, nein, er, Wolfgang Stach, ist auch Produzent der inzwischen sehr erfolgreichen Band. Wir kannten uns bisher, wie es so schön heißt, vom Grüßen. Und nun ergab es sich halt, dass wir ein Bier zusammen hatten. Stachi, wie viele ihn nennen, erzählte mir von den aktuellen Problemen der Band mit Fans der Südtiroler Band Freiwild. Nach meiner Erinnerung sprach er von einem regelrechten Shitstorm gegen Jupiter Jones. Anlass dafür war ein Interview für die ZDF-Sendung Aspekte, in dem Jupiter Jones die Texte jener Band Freiwild also als nationalistisch bezeichnet hatten. Das alles war mir zu jedem Zeitpunkt neu. Es machte mich allerdings neugierig und ich nahm mir vor, mehr darüber zu erfahren. Auch die Gruppe Freiwild, ganz ehrlich, kannte ich zu jedem Zeitpunkt absolut nicht. Was ich mir insgeheim zum Vorwurf machte. Doch wie schon gesagt, das alles ereignete sich Ende letzten Jahres. Dann kam Weihnachten, Silvester, das übliche Blablabla, hier, links, rechts, oben, unten, nach vorne, nach hinten raus. Und dann hatte ich meine ursprünglich gefassten Vorsätze bereits wieder komplett vergessen. Einfach so, vergessen. Ich sagte es schon, der Sound heute trocken. Trockenheit, so in einem übertragenen Sinne in der Musik zum Beispiel, mag ich sehr. Howie Gelb, Kopf der nimmermüden amerikanischen Band Giant Sand, der kann handfeste Vorträge zu dem Thema halten, Trockenheit, wenn er gerade in der richtigen Stimmung ist. War er, als er mir gegenüber einmal die Gegend rund um Tucson, Arizona beschrieb und Parallelen beschrieb zur Musik eben von Giant Sand. Die Wüste mit ihren teils gigantischen Stechpalmen, von denen einer einmal jemanden sogar erschlagen hatte, als sie wie aus dem Nichts zerbrach und zu Boden stürzte. Stell dir das bitte vor, sagte Howie, da steht jemand in der gottverlassenen Wüste. Er könnte zum Teufel nochmal überall sonst stehen, aber er steht genau hier, und das Ding fällt auf ihn herunter. Diese Hitze, fuhr er fort, sie ist sehr speziell. Es ist eine trockene Hitze. A dry heat. Die Worte, seine Worte, klingeln mir heute noch in den Ohren. Und das will etwas heißen, denn Howie Gelb flüstert oft eher, als dass er spricht. Er spricht an sich sehr trocken. Wir haben hier gleich von einem seiner Soloalben, Confluence, Shadow of where a river was. Schatten, wo sonst ein Fluss war. Thank you. Diese wunderbare, laszive Stimme gehört der Amerikanerin Jennifer Charles. Womöglich nur noch sehr wenige werden sich an sie und ihre Band Elysian Fields erinnern, die Mitte der 90er Jahre ein wunderbares Album veröffentlicht hat, Bleed Your Cedar, das mir wieder in den Sinn kam, weil es aus meiner Sicht Sinn macht zwischen, sagen wir, aktuellen Platten, zwischen The XX und den neuen Darlings aus London, Daughter. Elysian Fields, ausschnitthaft zumindest hier mal gespielt. Trocken, ja. Ich bin nicht unbedingt, um nochmal auf Howie Gelb zurückzukommen, ein Freund ausgetrockneter Flüsse. Das wäre fast zynisch, nein, aber trockener Humor etwa gerne. Hier müsste jetzt der Witz hin mit entsprechend trockener Pointe. Doch wie immer, wenn man den braucht, ist er gerade nicht da, dieser besagte Witz. Bleibt mir nur die Weisheit von La Rochefoucauld zum Thema Essen. Essen kann jeder, genießen ist die Kunst. Aber noch einmal zurück auf Start. Dinge, die nicht notwendigerweise einfließen müssen in eine Sendung, die es dann aber irgendwie auf Umwegen doch schaffen. Es gibt diese vermutlich hinlänglich bekannte Rubrik, was aus ihm, was aus ihr, was aus ihnen wurde, so oder zumindest so ähnlich betitelt. Darin geht es häufig um aus dem Sichtfeld verschwundene, wahlweise auch abgetauchte Schauspieler, Sängerinnen, Klassenkameraden und so weiter. Um Menschen also einfach, bei denen nicht ganz klar ist, was sie inzwischen so treiben. Es gibt da zum Beispiel diese Geschichte um einen verschwundenen Schlüssel, um Max in Kansas City. Am Ende heißt es, Gus Johnson habe den Schlüssel, aber wo der steckt, Gus, niemand weiß das. Diesen Text des Trios Medeski, Martin & Wood habe ich offen gestanden bis heute nie so ganz entschlüsselt. Whatever happened to Gus? Aber der Track selber, karge Bassline, Double Bass, Kontrabass, verhaltenes, gedämpftes Drumming, verstörende Klangfragmente des Keyboards. Der Track an sich ist sehr trocken und deshalb muss er natürlich hier gespielt werden. Medeski, Martin and Wood. Fantastic jazz musicians hustling and running across Brooklyn Bridge, descending to the city, the Big Apple, down there around City Hall, bright and early one morning, just running. And there was this one guy who looked just like Lester Young. Then his image kept changing. Then he started looking like Billy Eckstein. Then back to Lester. Then Billy. Then Lester. Then Billy. And I ran up to him and I said, "Say, man, and I said to him, I said, "Say, man, who's got the key?" He looked at me and says, "Key? What key?" He said, "Gus got the key." I said, Gus who?" He said, "Don't you know? Gus Johnson got the key." And that's when I did my research. Searched around the jazz scene, through the history of the music, inside out, outside in. Talked one old timer way back when. I said, "Yeah, don't you know Gus Johnson was a drummer back out of Kansas City?" Sand, built himself some contraption and sits there all night. Looks like a little transistor radio got his 5-foot aerial coming out, and there he sits. Says he's listening to the sea. Listening. I said we all do that, friend, but no, he said he was listening. I said, what do you mean, it's talking? He didn't say anything. Just put his earphones back on, kept listening. Well, after a while, night after night, I got talking again, and that's exactly what he was doing. Old scientist used to work down the beach at Sizewell. Had one of them theories that everything talks, you just had to tune in and listen. He thought he'd cracked the code of the North Sea. Till he just came upon it once, sitting there in the mist. He was doing his experiments and suddenly he was decoding what the sea was telling the land, or rather, as he said, what the sea was threatening the land. See, he hadn't got the code for the land yet, but the sea was all arrogant and laughing, telling the land it was less time than it thought till it made it its bed. Sings a song about having swallowed old Dunwich, and now got its eye on the heath. Then just kept shouting, below sea level, below sea level. Yeah. Seemed to him the land was trying to shout back, but he couldn't understand. Below sea level. Well, a few days later, I said, what else you got? He said he'd heard that down in Dunwich, the ghosts were trying to swim again, but ghosts can't swim, so that treasure buried underneath one of those sea churches has to stay there on the seabed. No one knows it's there anyway. Then he told me he heard a strange shaped thing lives just along the beach, crawls out the waves. There, when there's no one about, deepest night, then back into the waves before dawn, crawls on its belly fast. Sea has a name for it, but apparently it didn't really translate, more like a sound. I tried for more, but some secrets he had heard he wouldn't tell, and then he just disappeared. Sometime last year, and no one's seen or heard him. Maybe the sea made him an offer. Maybe he's off to see if his machine will work on the channel or the oceans. Well, mad enough, I'm sitting here most nights now just listening, hearing things I've never heard before. I'm not saying I believe him, I'm just saying I like a little go with that thingy bill. And late night, I'm watching for a strange shape, scuttling out of the depths, mostly the sea sounds angry to me. But what do I know? Abgesehen von dem hier gut zu hörenden Wellenschlag, Musik aus einem ausgesprochen trockenen Album, Dry. William Adamson heißt eine Band um Rob Gallagher, der ehemals in den 90er Jahren und auch in den späten 80er Jahren, einige werden sich erinnern, als Galliano unterwegs war und nun mit einer Reihe britischen Musiker dieses Projekt gestartet hat namens William Adamson und damit verbunden natürlich ein neues Album, Under an East Coast Moon, aus dem ich gerade Musik gespielt habe. Doch zurück zu Gus Johnson und der Frage, was eigentlich wurde aus Matt Johnson? Ehemals Kopf der britischen Band The. Die Frage umtrieb mich oft innerhalb der letzten Jahre und aus welchen Gründen auch immer, ich unterließ es jeweils, mir eine Antwort herbeizugoogeln. Ich glaube, irgendwie war mir das angesichts der Klasse dieser Band einfach zu billig, zu primitiv, zu profan. Wie auch immer. Unprätentiöse Songs mit, wenn überhaupt, dann leichten New Wave-Reminiszenzen, weitgehend getragene Gesangsmelodien, clevere Arrangements, alles immer sehr souverän. Aber nie so zwingend, um ihm, Johnson und seinen Bandmates damals durchschlagenden Erfolg zu bescheren. Jetzt lese ich, dass es die Band offiziell immer noch gibt. Als ein Ein-Mann-Projekt, das eben von Matt Johnson, dessen Hauptaugenmerk aber wohl auf seinem zwischenzeitlich gegründeten Buchverlag liegt. Lesungen, Ausstellungen, ein paar wenige Soundtracks innerhalb der letzten Jahre. Matt Johnson. Manches an seiner musikalischen Gestik glaube ich gelegentlich bei Steve Mason wiederzufinden, dessen brandneues Album Monkey Minds in the Devil's Time ich persönlich zu den aktuell besten neuen Veröffentlichungen zähle. Trockener, auch hier wieder,

behind you slam home, it's not too late. Do you never think to gaze inside a book and run your eyes across the life this money took? At what point do you think it's time to act? Will it be the loaded muzzle on the door that makes a crack? You get up, fight the back, a fist, a boot, and a baseball bat. You get up, fight the back, a fist, a boot, and a baseball bat. You get up, fight the back, a fist, a boot, and a baseball bat. Soweit einmal gerade ein zugegebenermaßen etwas kurz gefasstes Potpourri in Sachen Steve Mason und seinem neuen Album Monkey Minds in The Devil's Time, das soeben erschienen ist, trocken. 10 Years After, Matt Johnson und The, die alte Beta-Band, der neue Steve Mason, selbst alte Platten von Josh Roos, wollte ich in den vergangenen Tagen wieder einmal hören. Angeblich lebt er ja seit Jahren in Spanien und Insider wollen wissen, er habe eine Zeit lang nahezu monatlich ein neues Album veröffentlicht und im Eigenvertrieb vertrieben. Mit dem Ergebnis, dass jetzt keine Plattenfirma mehr mit ihm arbeiten will, so zumindest hörte ich. Zum Thema Freiwild ist ja inzwischen, wenn nicht alles, so doch vieles gesagt und geschrieben natürlich. Der Neugier gehorchend habe ich in den letzten Tagen so gut wie jeden greifbaren Stein im Netz umgedreht und nachgeschaut. Konzert in Regensburg, Lügenpresse auf die Fresse, Spirit of 69, Südtirol, du bist noch nicht verloren, 45 Minuten Philipp Burger Interview auf YouTube, wüste Fanbeschimpfungen in Richtung, Zitat, Jennifer Kotzloch oder aber ebenfalls, Zitat, aus welchem Ghetto ist die eigentlich, MIA, irrtümlich, wie vermutlich bereits bekannt. Gemeint nämlich waren Attacken auf nicht auf MIA, sondern die Berliner Band MIA, Hintergrund Echo. Ein Wagen mit Freiwild-Logo und dem Autokennzeichen HA88. Auch das gibt es im Netz zu sehen. Es gibt eigentlich alles. Das Statement der Band zur Absage eines Streitgesprächs zwischen ihr und dem Journalisten Thomas Kuban im Bayerischen Rundfunk mit der etwas kurios anmutenden Begründung, Kuban, der seit 15 Jahren verdeckt in der rechtsradikalen Musikszene recherchiert und verkleidet, maskiert, wie auch sonst, entsprechende Konzerte besucht, zeige nicht sein wahres Gesicht. Und abschließend begegnet mir dann in einem Fanforum von Freiwild anlässlich des bevorstehenden Konzerts der Band in Würselen bei Aachen auch noch die Signatur eines Fans, der tatsächlich Bertolt Brecht, die Bösen Onkels und Freiwild mit drei kurzen Zitaten über einen Kamm schert. Und zwar so: Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Bertolt Brecht. Die Stunde des Siegers kommt für jeden irgendwann. Böse Onkels. Sieger stehen da auf, wo Verlierer liegen bleiben. Freiwild. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talk Radio mit Jürgen Domian. When you cast your eyes upon the skylines of this once proud nation, can you sense the fear and the hatred growing in the hearts of its population? By the greedy hands of politics and half-truths. The beaten generation, the beaten generation, reared on a diet of prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation. By the gasoline fumes and hypnotized by the satellites into believing what is good and what is right. You may be worshipping the temples of mammon or lost in the prisons of religion, but can you still walk back to happiness when you've nowhere left to run? The beaten generation, the beaten generation, prejudice and misinformation, the beaten generation.